pictures of these bad little kitties doing these bad little things for tomorrow's paper. So whip up your $15 and prepare to enter Club Bag. Yeah, cool. Yeah. Let me put my sunglasses on. Yeah. Let me put my sunglasses on. Yeah. Let me put my sunglasses on. Yeah. Let me put my sunglasses on. Yeah. Let me put my sunglasses on. Yeah. That's the law right here. You got to wear your sunglasses. Yeah. That's the law right here. You got to wear your sunglasses. Yeah. So you can feel cool. Service in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Straßenplatte wegen Eisregen und Schneefall. Back home. Thank you. HR3 Club Night mit Tom Wax. Wave Captain, die zweite. Thank you. HR3 Club Night mit Tom Wax. Thank you. Thank you. Service mit folgender Meldung: In Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zum Teil erhebliche Behinderungen wegen Eisregens und Schneefall. I'm gonna go to the bathroom. Tom Wax. Thank you. Sicherheit bei Radio Service. In Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zum Teil erhebliche Behinderungen wegen Eisregens und Schneefalls. HR3 Club Night mit DJ Tom Wax. Thank you.